Wir wurden geboren, um die Welt zu verändern. Wir sollen den Regen biegen, Grenzen verschieben und Helden werden. In guten Zeiten kann man vieles versprechen. Die ewige Liebe, das Böse besiegen und Weltfrieden. Doch plötzlich steht die Welt in Flammen und der Moment wird zur Ewigkeit. Ich hab keine Angst, denn wir halten zusammen, zu allem bereit. Um uns herum steht die Welt in Flammen und der Moment wird zur Ewigkeit. Wir haben keine Angst, denn wir halten zusammen, zu allem bereit. Sich dreht, die große Liebe vergeht und du im Regen stehst.